Kapitel 4 – Der Weg in die Entgrenzung. Die Gründung einer angeblich harmlosen Partei und die Kaperfahrt der rechtsradikalen und rechtsextremen Netzwerke. Euroskeptiker und Wirtschaftsprofessoren gründen 2013 eine Partei. Griechenland stand vor dem Staatsbankrott, der Euro war in Gefahr. 2012 und 2013 waren für die Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihren Finanzminister Wolfgang Schäuble harte Zeiten. Merkel wollte den Euro retten und Schäuble zwang das wankende Griechenland über die EU zu immer mehr Sparrunden. Die Euro-Rettung ist alternativlos, sagte Merkel damals im Bundestag. Merkel verpasste es aber in dieser Situation, dem Euro die politisch-historische Bedeutung zu geben, mit der Bundeskanzler Helmut Kohl für dessen Einführung gestritten hatte. Die europäische Integration war für Kohl immer eine Frage von Krieg und Frieden. Und davor verblasste die Frage, wie viele Milliarden deutsche Mark aus dem Bundeshaushalt dafür aufzuwenden seien. Diese Geldzuwendung war eh zweitrangig, da die deutsche Wirtschaft zu den Hauptprofiteuren der europäischen Einigung und später der Einführung des Euros zählte. Mit seinem politisch-historischen Pathos vertrieb Kohl die Erbsenzähler der Austerität und die Jünger einer strikten Sparpolitik. Kohl wusste, das Geld war der Preis für den größten Erfolg in der deutschen Geschichte, die friedliche Wiedervereinigung. Damit war das Bekenntnis für den Euro ein patriotischer Akt. Schon früh liefen sich Wirtschaftsprofessoren warm gegen die Einführung des Euros. Der Tübinger Volkswirt Joachim Stabatti zog 1997 mit den Professorenkollegen Karl Albrecht Schachtschneider, damals schon stramm rechts, Wilhelm Hankel und Wilhelm Nölling vor Gericht, um die Einführung des Euros zu stoppen. Erfolglos. 1999 wurde der Euro eingeführt, zunächst als unsichtbare Währung. 2002 wurde er zum Zahlmittel mit Geldscheinen und Münzen. 2011 erhoben sie erneut Einspruch. Die Taz nannte sie am 1. Juli 2011 der Club der alten Kläger. Der Bayreuther Wirtschaftsprofessor Peter Oberender unterzeichnete zusammen mit 155 Professoren am 10. Februar 1998 ein Manifest, das forderte, man müsse die Konvergenzkriterien strikt einhalten. Diese bestimmen die Bedingungen für die Mitgliedschaft im Euroraum. Das öffentliche Defizit darf nicht mehr als 3% des Bruttosozialprodukts betragen, der Gesamtschuldenstand nicht mehr als 60% und die Inflationsrate darf nicht über 1,5% liegen. Die politische Dimension des Euros haben diese Professoren leider nie verstanden.